وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Die Diener des Alabamas, seine Lieblinge. Wer sind das? Sind diejenigen, die maßvoll auf der Erde umhergehen, die mit Würde auf der Erde schreiten. Und die, wenn die Toren oder auch Unwissenden sie ansprechen, sagen, Frieden. Die mit solchen Sachen nichts zu tun haben. Ja, wir haben ja schon gelesen, eine Larwi Mu'ridun, die sich vom sinnlosen Geschwätz abwenden. Ja, wo kein Nutzen drin ist, der damit nicht beschäftigen. Das sind die würdevollen, demütig gehenden, nicht mit Hochmut umherstolzierenden. Wenn sie einer Sache begegnen, die zu nichts führt, die Zeitverschwendung ist, die vielleicht zu Übeln sogar führen kann, die damit würdevoll umgehen und sagen, Frieden, damit wollen wir uns nicht einlassen jetzt. Und das zeigt sich dann in ihrem ganzen Leben. Was passiert nämlich? Und diejenigen, die die Nacht verbringen, indem sie sich im Gebet vor ihrem Herrn niederwerfen und aufrecht stehen. Wer sich nachts im Gebet vor seinem Herrn niederwirft, das ist ein Zeichen davon, dieser Mensch hat, der hat sich konzentriert, der hat den Fokus seines Lebens gefunden. Er weiß, was ihm nützt und was sinnlos ist. Er weiß, wohin seine Reise geht. Er hat sich wirklich von Lahu und Laru, von Sinnlosem und Sinnentleertem ferngehalten. Und das Ganze macht ihn aber nicht stolz und übermütig. Ich stehe ja nachts im Gebet und ich bin was ganz besonders Frommes. Sondern er sagt, und diejenigen, die sagen, unser Herr, wende von uns die Strafe der Hölle ab, ihre Strafe ist ja bedrängend. Also sie fürchten mit all dem Guten, was sie noch tun, fürchten sie trotzdem noch die Strafe ihres Herrn. Gewiss, sie ist böse als Aufenthaltsort und eine Bleibe. Und diejenigen, was ist noch ihre Eigenschaft, die, wenn sie ausgeben, weder maßlos noch knauserig sind, sondern den Mittelweg dazwischen einhalten. Auch in diesen Dingen, finanziellen Dingen, sind sie also sehr überlegt. Sie wissen genau, was das richtige Maß ist. Und diejenigen, die neben Allah keinen anderen Gott anrufen und nicht die Seele töten, die Allah zu töten verboten hat, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Ja, das wäre nach diesen kriminellen Akten und einem Urteil natürlich. Und die keine Unzucht begehen, wer das tut, hat die Folge der Sünde zu erleiden. Die Strafe wird ihm am Tag der Auferstehung vervielfacht und ewig wird er darin in Schmach bleiben. Jetzt haben wir gesehen, mit wie viel Strenge gegen diese großen Sünden, Mord, Unzucht, das sind natürlich große Verbrechen, mit wie viel Strenge dagegen angegangen wird. Und jetzt nach all dieser Strenge, jetzt schaut mal die Barmherzigkeit Allahs, außer demjenigen, der bereut, glaubt und rechtschaffene Werke tut. Jenen wird Allah ihre bösen Taten gegen gute eintauschen. Schaut mal, was für ein Umwandlungsprozess. Der Mensch, der sich selber so umwandelt, dass er seine Sünden lässt, nicht mehr zurückguckt, sich wirklich fest vornimmt, diese Sünden nicht mehr zu wiederholen, sich reinwäscht, bereut, Allah um Vergebung bittet. Allah schafft für ihn eine solche Umwandlung, dass diese Sünden, dieses Übel, was er begangen hat, zu guten Taten umgewandelt wird. Gegen Gute eintauschen. Und Allah ist stets allvergebend und barmherzig. Und wer bereut und rechtschaffen handelt, der wendet sich in wahrhaftiger Reue Allah zu. Ja, aber das muss dann wirklich auch eine wahrhaftige Reue sein. Die Taten muss man wirklich auch verlassen und nicht noch sich sehnen, ach, das waren schöne Zeiten, wo wir noch das und das gemacht haben. Wirklich sich abkehren, das Übel verlassen, dann werden auch ihre Taten verwandelt. Ja, wie ist das denn, wenn man sich von einer Richtung in die andere wendet? Was ist dann mit dieser Sache, von der man weggegangen ist? Der Rücken wird ihr zugewandt. Schaut man dann dort noch hin, wo man kein Interesse mehr hat? Nein, man wendet sich ganz und gar Allah zu. Man verlässt die Sünden, man bereut aufrichtig. Und das ist dann eine echte Tauba. Und auch diejenigen, die keine Falschaussage bezeugen, also das sind weitere Eigenschaften der Ibadur Rahman, der Diener des Al-Abamas, die keine Falschaussage bezeugen und, wenn sie im Vorbeigehen, unbedachte Rede hören, würdevoll weitergehen. Marru kirama, mit Würde, mit Edelmut vorbeigehen, an sinnlosem Geschwätz, was keinen Nutzen hat, was nicht das Niveau ist eines Gläubigen, dass er sich damit beschäftigt und darauf eingeht, daran geht er würdevoll vorbei. Und diejenigen, die, wenn sie mit den Zeichen ihres Herrn ermahnt werden, ihnen gegenüber nicht taub und blind niederfallen. Und diejenigen, die sagen, unser Herr, schenke uns an unseren Gattinnen und unseren Nachkommenschaften Grund zur Freude und mache uns für die Rechtschaffenen zu einem Vorbild. Grund zur Freude ist, heißt eigentlich Ruhe, Kühle der Augen, also zu einem, wie es hier steht, Grund zur Freude, und mache uns für die Rechtschaffenen zu einem Vorbild, zum einem Imam der Rechtschaffenen. Lil Muttaqina Imama. Wie kann man für die Muttaqin Imam sein, indem nämlich die, die dir folgen, innerhalb der Familie wären das die Kinder, die Nachkommenschaft, für Mutter die Kinder, für den Vater die Familie. Wie kann man für die Imam sein, wenn sie selber rechtschaffen sind? Und wenn der Imam auch rechtschaffen ist? Also lasse unsere ganze Familie eine Familie von Rechtschaffenen sein. Und das ist eine sehr wichtige Dua. Das heißt, der Ibadur Rahman, die Diener des Alabamas, die kümmern sich auch um ihre häuslichen Angelegenheiten. Frömmigkeit ist nicht etwas, was in der Moschee gelebt wird und mit dem Zuschlagen der Haustüre bleibt die Frömmigkeit draußen. Nein, in der Familie muss Gottesfurcht praktiziert werden. Ja, und wir wissen alle, wenn es zu Hause nicht ruhig ist, wenn es dort Probleme gibt, dann hat man auch nicht mehr die große Kraft und Motivation, in der Welt große Verbesserung zu schaffen. Jeder steht seiner Familie vor. Der Mann steht in Verantwortung vor, die Frau ist die Hirtin über ihre Familie. Wenn diese Verantwortung nicht benutzt wird, um Frömmigkeit zu schaffen, zu stärken, zu pflegen, dann ist ein großes Gut verloren. Und das ist auch schlimm, wenn man selber zwar fromm ist, aber die Völker schlecht. Ja, was hat man dann geschafft? Die beste Zusammenarbeit kann nur bestehen, wenn alle Mitglieder gottesfürchtige Menschen sind. Dafür müssen wir arbeiten. Und deswegen soll man auch den Kindern nicht beibringen, dass sie vor einem selber Angst haben sollen. Bete, deine Mutter guckt zu. Ja, das mag als Erziehungsmittel mal vielleicht angebracht sein, aber letztendlich muss auch das Kind wissen, dass Allah das Kind immer sieht. Und davor soll das Kind besorgt sein. Ja, und die ganze Familie soll also Träger der Gottesfurcht sein, denn vieles Gute auf dieser Welt können wir nur machen mit Unterstützung, und die erste Unterstützung ist immer unsere eigene Familie. Ist immer unsere eigene Familie. Den Rechtschaffenen zu einem Vorbild. All diesen wird mit dem Obergemach vergolten werden, dass sie standhaft waren, und ihnen wird Gruß und Friede entgegengebracht. Also obere Gemächer im Paradies, das wird deren Belohnung sein. Warum? Weil sie standhaft waren. Und wie wird ihr Gruß sein? Und ihnen wird Gruß und Friede entgegengebracht. Ewig darin zu bleiben, schön ist es als Aufenthaltsort, und bleibe. Sag, mein Herr kümmert sich nicht um euch, wenn nicht euer Bittgebet zu ihm wäre. Ihr habt doch alles für Lüge erklärt, und so wird eure Strafe hierfür unabwendbar sein. Das waren also die Eigenschaften der Diener des Al-Abamas, des Allbarmherzigen. Ja, wir sollten alle eine Liste dieser Eigenschaften erstellen und uns immer wieder fragen, sind wir so, wie hier die Diener des Al-Abamas beschrieben werden, von unserer Art und Weise zu gehen, bis hin zu unserer Sorge über unsere Kinder und Familien. Tun wir alles so, wie die Diener des Al-Abamas es tun würden? Über Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wird überliefert von Ibn Abbas radiallahu an, bei Ibn Asakir wird diese Überlieferung aufgeführt, dass der Gesandte Allahs kana yamshi mashyan yu'rafu fihi annahu laysa bi'ajizin wala kaslan, dass der Gesandte Allahs pflegte einen Gang, eine Art zu gehen, hatte er, an der man sehen konnte, an der man erkannte, dass er nicht unfähig, schwach und auch nicht faul war. In einer anderen Überlieferung heißt es, er hatte einen starken Gang, hob den Fuß vom Boden, also nicht schlurfender Gang, ja, und nicht genau wissen, wohin man geht, sondern er ging zügig und wusste wohin und hatte einen starken Gang. Das heißt also nicht demütig, dass man jetzt schlurft und unfähig und schwach aussieht. Nein, aber man stolziert auch nicht und prahlt auch nicht und geht auch nicht so, als ob die Erde einem gehören würde. Ja, also all diese, wirklich in Anführungsstrich, Kleinigkeiten, wie man geht, da würden wir jetzt gar nicht dran denken, dass das etwas mit Religion zu tun hat. Doch, der Diener Allahs, das zeigt sich, dass er der Diener Allahs ist in all seinen Aspekten seines Lebens. Und wir müssen wirklich überlegen, wo sind wir in diesem Bild, was gemalt wird von den Dienern des Al-Abamas. Damit kommen wir zum Ende von Surah Al-Furqan und beginnen mit Surah Ash-Shu'ara, die Dichter. Bismillahirrahmanirrahim. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين طاسيم. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Vielleicht magst du dich noch selbst umbringen aus Gram darüber, dass sie nicht gläubig sind. Hier sind wir so besorgt um die Aufgabe des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dass wir uns vor Gram wirklich schon fast was antun. Wenn wir wollten, könnten wir vom Himmel ein Zeichen auf sie hinabsenden, so, dass sich ihre Hälse dauernd davor unterwerfen würden. Keine neuerlich offenbarte Ermahnung kommt zu ihnen vom Al-Abama, ohne dass sie sich davon abwenden. Das ist auch eine mekkanische Sura, wie ihr schon merkt. Es geht viel um die Mekkaner selber, um ihren Unglauben, um die Eindeutigkeit der Wahrheit, um die Zeichen. Sie haben sie ja für Lüge erklärt. So werden zu ihnen die Nachrichten kommen von dem, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Haben sie nicht auf der Erde gesehen, wie viele edle Arten wir auf ihr haben wachsen lassen? Ja, heute nehmen wir uns alle vor, wenn wir rausgehen, dann schauen wir uns die Erde an. Ja, weil Allah sagt ja hier, das schauen sie nicht, wie viele Arten, wie viele Zeichen denn da sind. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch sind die meisten von ihnen nicht gläubig. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Als dein Herr Musa a.s. zurief, begib dich zum ungerechten Volk, zum Volk Pharaons, ob sie nicht gottesfürchtig sein wollen. Er sagte, also Musa a.s., mein Herr, ich fürchte, dass sie mich der Lüge bezichtigen. Auch ist meine Brust beklommen und meine Zunge ist nicht gelöst. Darum entsende auch Harun. Und sie haben gegen mich eine Sünde geltend zu machen. So fürchte ich, dass sie mich töten. Ja, der hatte ja, das werden wir in Surat al-Qasas noch lesen, diese Sünde. Er sagte keineswegs, so geht denn beide hin mit unseren Zeichen. Wir sind mit euch und hören zu. Was für ein Trost. Allahu Akbar. Das geht, tut, was euch geboten und keine Angst, ich bin mit euch. Ich sehe alles, ich höre zu. Ja, für Allah gibt es nicht in diesem Sinn keine Gleichnisse, walillahi al-mathalu al-a'la. Aber ja, um sich das ein bisschen vorzustellen, dass manchmal geben wir auch unseren Kindern zum ersten Mal eine Aufgabe, zum ersten Mal Müll rausbringen oder ja, wenn die noch klein sind oder zum ersten Mal darf er kurz zum Geschäft gehen. Ja, und dann sagen wir auch manchmal, dass, guck mal, ich stehe an der Tür, ich bin mit dir, ich gucke, was du machst. Ja, und die Kinder drehen sich dann immer wieder um und vergewissern sich, ob Mama wirklich noch guckt. Ja, und wenn Allah das hier zu seinem Propheten sagt, dass jeder Prophet weiß, dass Allah immer dabei ist. Aber das ist einfach nur für den Trost, zur Erinnerung, dass nichts, was du tust, entgeht dem Blick und dem Wissen Allahs. Allah sieht und Allah hört. Ja, und nicht nur für Kinder, für uns auch. Wo auch immer wir für Wahrheit einstehen, zum Guten aufrufen und uns dabei vielleicht etwas Befeindung begegnet oder Erniedrigung oder was auch immer auf diesem Weg passieren kann, immer an diese Worte denken. Allah ist mit demjenigen, der für seine Sache arbeitet. Begebt euch zu Pharaon und sagt, wir sind der Gesandte des Herrn der Weltenbewohner. Lasse die Kinder Israels mit uns gehen. Das waren die zwei Aufgaben. Sie sollten Pharaon zu Islam einladen und die zweite Aufgabe, Kinder Israels aus der Knechtschaft befreien. Er, Pharaon, sagt, und Pharaon geht gar nicht drauf ein, auf diese zwei Botschaften, sondern wechselt einfach das Thema, redet von etwas ganz Irrelevantem. Haben wir dich nicht als kleines Kind unter uns aufgezogen? Und hast du dich nicht viele Jahre deines Lebens unter uns aufgehalten? Und du hast deine Tat, die du damals getan hast, verübt und gehörst zu den Undankbaren. Also das war diese Sünde, über die Musa a.s. schon gesprochen hat. Und zwar hat er aus einem Unfall heraus ist jemand gestorben, weil Musa a.s. feste zugeschlagen hatte. Er wollte ihn nicht töten, aber ein Unfall ist geschehen. Er sagte, ich habe sie damals verübt, als ich noch zu den Irregehenden gehörte. Ja, er war gar nicht schuldig, er konnte nichts dafür. Und trotzdem sagt er hier so offen und ehrlich, gibt er zu und sagt auch, dass ja, ich wusste nicht, ich war unter den Irregehenden. Er versucht nicht Ausreden zu schaffen oder er versucht nicht, die Schuld auf jemand anders zu schieben. Sehr gewinnende Art und sehr ehrliche Art. Und so floh ich vor euch, als ich Angst vor euch bekommen hatte. Ja, deswegen musste ich dann auch hier weggehen, weil ich Angst vor euch hatte. Dann schenkte mir mein Herr Urteilskraft und machte mich zu einem der Gesandten. Ist das etwa eine Gunst, die du mir vorhältst, dass du die Kinder Israels geknechtet hast? Ja, weil Pharaon sagte ja eben, wir haben dir doch so viel Gunst erwiesen, du bist bei uns aufgewachsen. Ja, ich musste bei euch aufwachsen, weil du die Kinder Israels zu Sklaven gemacht hast. Ja, also er geht auf jeden Punkt ein, den Pharaon da gerade vorgeworfen hat. Pharaon sagte, was ist denn der Herr der Weltenbewohner? Und das ist eine Art und Weise, sich auch ein bisschen, ja, er macht sich hier auch ein bisschen lustig. Ja, also er verhöhnt das quasi. Was ist das denn, der Herr der Weltenbewohner? Und wir sehen auch wieder, wie er wieder einfach das Thema wechselt. Er, Musa a.s., sagte, der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr überzeugt seid. Ja, Musa a.s. antwortet sehr kontrolliert, bleibt beim Thema. Pharaon macht sich ja ein wenig lustig, aber Musa a.s. lässt sich dadurch, durch diese Art und Weise nicht provozieren. Er zeigt auch nicht, dass er weiß, was Pharaon da beabsichtigt. Er ist fokussiert auf darauf, wofür er gekommen ist. Auf jedes unnötige Gerede geht er nicht ein. Er achtet auf seine Arbeit. Und jetzt wird er immer wieder unterbrochen und trotzdem wird er überbringen, was er überbringen sollte und wollte. Und jetzt wird Pharaon sogar anfangen, mit anderen über ihn zu sprechen. Musa steht da und Pharaon wendet sich einfach ab und redet mit anderen über ihn. Das ist ja auch eine sehr unverschämte Art und Weise, sehr erniedrigend. Auch davon wird Musa a.s. sich nicht provozieren lassen. Ja, warum? Wenn man sich provozieren lässt, wird man zornig. Und was passiert dann? Die eigentliche Arbeit gerät in Hintergrund. Und man fängt an zu streiten um eine ganz andere Sache, die gar nichts damit zu tun hatte. Was haben wir eben noch gelesen? Marru kirama, dass wenn man an so etwas vorbeigeht, dann geht man würdevoll daran vorbei. Man vergisst nicht den Fokus. Worum ging es jetzt nochmal? Und das sehen wir hier vorbildlich in Musa a.s. umgesetzt. Er, Pharaon, sagte zu denjenigen in seiner Umgebung, hört ihr nicht zu? Er, Musa a.s., sagte, er ist euer Herr und der Herr euer Vorväter. Er, Pharaon, sagte, euer Gesandter, der zu euch gesandt wurde, ist fürwahr besessen. Also er beschimpft ihn, indem er mit anderen über ihn spricht. Er, Musa a.s., sagte, er ist der Herr des Ostens und des Westens und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr nur begreifen würdet. Pharaon sagte, wenn du dir einen anderen Gott als mich nimmst, werde ich dich ganz gewiss zu einem der Gefangenen machen. Jetzt schaut mal, Musa a.s. antwortet darauf, was Pharaon gefragt hat. Er überbringt seine Botschaft. Musa a.s. lässt sich nicht provozieren. Anstatt dass Pharaon jetzt auf dieses Argument, auf dieses Dargebrachte mit einem anderen Argument antwortet, fängt er an zu drohen. Ja, wo macht man denn sowas? Auf ein Argument antwortet man mit einem Argument. Aber Pharaon macht sich erst lustig, provoziert, als nichts nützt, fängt er an, ihn zu bedrohen. Er sagte, etwa auch, wenn ich dir etwas Deutliches bringe, Musa a.s. sagt das, er, Pharaon, sagte, dann bring es her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Ja, also dann bring einen Beweis, dass das alles, was du gesagt hast, wirklich wahr ist, dass du jetzt jemand Besonderes bist, ein Prophet bist. Und Musa a.s. hätte auch als erstes dieses Zeichen bringen können und dann wären alle verblüfft gewesen und dann hätte er angefangen zu sprechen. Aber nein, das hat er nicht gemacht, sondern das Eigentliche ist ja die Aufgabe eines Gesandten, die Botschaft zu überbringen und das hat er erst gemacht und jetzt erst, wo es nötig wird, bringt er die offenkundigen Zeichen. Da warf er seinen Stock hin und sogleich war er eine deutliche Schlange. Und er zog seine Hand heraus, da war sie weiß für die Betrachter. Ja, in Tafsir heißt es weiß und glänzend. Er, Pharaon, sagte zu der führenden Schar in seiner Umgebung, dieser ist fürwahr ein kenntnisreicher Zauberer. Wieder Anschuldigung, wieder Beleidigung, der euch mit seiner Zauberei aus eurem Land vertreiben will. Verleumdung. Was befiehlt ihr nun? Sie sagten, stelle ihn und seinen Bruder zurück und schicke in die Städte Boten, die die Leute versammeln, damit sie dir jeden kenntnisreichen Zauberer herbringen. So wurden die Zauberer auf die festgesetzte Zeit eines wohlbekannten Tages versammelt. Und es wurde zu den Menschen gesagt, werdet auch ihr euch nun wohl versammeln? Also alle Menschen sollten auch kommen, die Zauberer waren da, das Volk schaute zu, Riesenspektakel. Vielleicht werden wir den Zauberern folgen, wenn sie es sind, die siegen. Als die Zauberer kamen, sagten sie zu Pharaon, wir bekommen doch sicher einen Lohn, wenn wir es sind, die siegen. Er sagte ja, und ihr werdet dann also fürwahr zu den Nahegestellten gehören. Jetzt sehen wir auch den großen Unterschied zwischen einem Propheten, jemand, der für Allah arbeitet, und jemand, der für außer Allah arbeitet. Musa a.s. will gar nichts. Er will keinen Lohn, er tut seine Pflicht. Er will die Belohnung von Allah. Die Zauberer wollen gar nicht anfangen zu arbeiten, bevor sie nicht versichert werden, dass sie dafür auch irgendetwas bekommen. Das ist der Unterschied. Musa sagte zu ihnen, werft hin, was ihr zu werfen habt. Da warfen sie ihre Stricke und Stöcke hin und sagten, bei der Macht Pharaons, wir werden ganz gewiss Sieger sein. Also sie stützen sich auf etwas, was keinen Bestand hat. So warf Musa seinen Stock hin und da verschlang er sogleich, was sie vortäuschten. Und die Zauberer, das haben wir in Surat al-A'raf unter anderem schon gelesen, die Zauberer erkannten sofort, dass wir sind Profis, das hier ist keine Zauberei, das muss was von woanders kommen. Und sie erkannten, das ist von Allah und nahmen den Islam in diesem Augenblick, nahmen sie den Islam, den Iman an und warfen sich in Anbetung Allahs nieder. Da warfen sich die Zauberer ehrerbietig nieder. Sie sagten, wir glauben an den Herrn der Weltenbewohner, den Herrn von Musa und Harun. Er sagte, Pharaon, ihr glaubt ihm, bevor ich es euch erlaube? Ja, er hat das ja alles ganz anders geplant und vor seinen Augen ist auf einmal alles genau falsch rumgelaufen. Er ist wahrlich euer Ältester, der euch die Zauberer gelehrt hat. Wieder neue Verleumdung, neue Anschuldigung. Ihr werdet es wahrlich erfahren, jetzt droht er auch direkt wieder, ganz gewiss werde ich eure Hände und eure Füße wechselseitig abhacken und euch allesamt ganz gewiss kreuzigen lassen. Und jetzt schauen wir auf den festen Iman der Zauberer. Sie sagten, kein Schaden. Wir werden ganz gewiss zu unserem Herrn zurückkehren. Wir erhoffen ja, dass unser Herr unsere Verwählungen vergebe dafür, dass wir die Ersten der Gläubigen sind. Ja, die freuen sich auch, dass sie als Erstes vor den Höflingen, vor den anderen vor der anderen Bevölkerung die Ersten sind, die diese Ehre haben, bei Allah als Gläubige anerkannt zu werden. Und sie wissen, dass dieses Leben nur ein vergängliches ist und dass sie ja zu Allah zurückkehren und dass das nächste Leben in der Hand von Allah liegt, dass nur das passiert, was Allah erlaubt, dass es nur den Schaden gibt, den Allah zulässt und dass sie im Jenseits dann die Zufriedenheit ihres Herrn vorfinden werden. Und wir gaben Musa als Offenbarung ein, zieh bei Nacht mit meinen Dienern fort, ihr werdet ja verfolgt werden. Da sandte Pharaon in die Städte Boten, die die Leute versammelten. Diese sind fürwahr nur eine kleine Schar. Dennoch lassen sie uns fürwahr ergrimmen. Aber wir sind alle wahrlich auf der Hut. Das war jetzt die Botschaft an die Bevölkerung, diese Propaganda, diese falschen Nachrichten, damit alle auf der Seite von Pharaon sein würden. Er hat Angst und Schrecken unter den Leuten verbreitet. Das sind ganz schlimme Leute, ihr müsst sie alle fürchten. Ja, also Propaganda und Lügen. Und wir kennen das alle. Uns allen ist das auch bekannt. So ließen wir sie vorziehen von Gärten und Quellen, von Schätzen und von trefflicher Stätte. So war es. Und wir gaben sie den Kindern Israels zum Erbe. Also sie sind dann diejenigen gewesen, die übrig blieben. Das Volk von Pharaon wurde vernichtet. Dann folgten sie ihnen bei Sonnenaufgang. Also überlegt mal, ein gesamtes Volk verfolgt eine andere Gemeinschaft, eine Minderheit. Als die beiden Heere einander sahen, sagten die Gefährten Musas, wir werden fürwahr eingeholt. Er sagte, keineswegs, denn mit mir ist mein Herr. Er wird mich leiten. Was für ein Gottvertrauen, was für eine Zuversicht, was für ein unerschütterlicher Iman. Eine gesamte Weltmacht, Pharaon war damals der Herrscher einer Weltmacht, wenn ihr so möchtet, ist hinter einem Heer. Und man hat vor sich das Meer und hinter sich diese Armee. Und man sagt, mein Herr ist mit mir, er wird mich leiten. Allahu Akbar. Ja, das heißt, wenn der Mensch aufrichtig, rein ergeben für Allah ist, dann wird er auch nicht alleine sein. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Da gaben wir Musa ein, schlag mit deinem Stock auf das Meer. So spaltete es sich und jeder Teil vom Meer war wie ein gewaltiger Berg. Ja, also wieder Stock, der Stock wurde zur Schlange, der Stock wird noch Wasser in der Wüste vom Felsen rausschlagen, hier spaltet es schon das Meer. Und wir ließen die anderen dort nahe herankommen und wir retteten Musa und diejenigen, die mit ihm waren, allesamt. Hierauf ließen wir die anderen ertrinken. Darin ist wahrlich ein Zeichen, doch die meisten von ihnen sind nicht gläubig. Und dein Herr ist fürwahr der Allmächtige und Barmherzige. Und verließ ihnen die Kunde von Ibrahim a.s. Als er zu seinem Vater und seinem Volk sagte, das war in der Jugend von Ibrahim, wem dient ihr? Sie sagten, wir dienen Götzen und so geben wir uns dauernd ihrer Andacht hin. Ja, die Götzenpflege, Rituale, Menschenopfer, die auch in fast allen götzenanbeterischen Kulturen gang und gäbe waren, seien es Jungfrauen, die verbrannt wurden, der Erstgeborene, der ins Feuer geworfen wird, seien es regelrechte Gefangenschaft nehmen von anderen Stämmen, um diese dann ihren Göttern, sei es der Kriegsgott, der Mondgott, der Sonnengott, wer da auch immer, um diesen zu opfern. Ja, in der Geschichte ist das bekannt, dass diese Kulte und Rituale oft mit Menschenopfern auch zu tun hatten. Dann gab es auch Festlichkeiten, bei denen diese Götzen dann auch mit Blut beschmiert wurden, gepflegt wurden, gewaschen wurden, ihnen Nahrung dargebracht wurde. Also ein Riesenspektakel. Wir geben uns ihnen andächtig hin. Ibrahim a.s. sagt, er sagte, hören sie euch, wenn ihr sie anruft? Oder nützen sie euch? Oder schaden sie? Sie sagten, nein. Vielmehr fanden wir bereits unsere Väter desgleichen tun. Also das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir das überhaupt tun, weil wir es halt so kennen. Er sagte, was meint ihr wohl zu dem, was ihr zu verehren pflegt, ihr und eure Vorväter? Gewiss, sie sind mir alle Feinde, außer dem Herrn der Weltenbewohner. Hier äußert Ibrahim a.s. auch mit Festigkeit seinen Iman. Und er beschreibt den Herrn der Weltenbewohner, der mich erschaffen hat und mich nun recht leitet, und der mir zu essen und zu trinken gibt, und der, wenn ich krank bin, mich heilt, und der mich sterben lässt und hierauf wieder lebendig macht, und von dem ich erhoffe, dass er mir am Tag des Gerichts meine Verfehlung vergeben wird. Hier sehen wir auch diese verschiedenen Arten, wie der Herr der Weltenbewohner beschrieben wird. Bei Musa a.s. war es anders. Er stand ja einem Herrscher gegenüber und er beschrieb Allah, indem er die ganze Welt auf dem Level der ganzen Welt beschrieb. Ja, der alles erschaffen hat, der alles versorgt. Und hier Ibrahim a.s. beschreibt Allah auf einem sehr persönlichen Level. Eine persönliche Beziehung zu Allah wird hier beschrieben, voll von Liebe. Ja, alles, was ich bin, was ich habe, was ich bekomme, bekomme ich von ihm. Warum soll ich jemand anderen als Allah dienen?